Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Sex und Liebe im Knast. Wer von euch kann dazu etwas erzählen? Wer von euch hat da schon die diversen Erlebnisse gehabt und mag die Erfahrungen hier ein wenig schildern, mir erzählen? Telefonnummer 0800 5678 111, kostenfrei. Und die Faxnummer 0800 5678 110. Sex und Liebe im Knast. Gibt es das? Wenn ja, wie gibt es das? Der erste Anrufer heute Nacht ist Stefan, 24 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Ja, hallo Stefan, guten Morgen. Ja. Du warst im Knast? Ich bin noch im Knast. Du bist noch im Knast und kannst mit uns jetzt telefonieren? Ja. Wie ist das möglich? Ich habe ein Handy hier in der Anstalt drin, also ich sitze im halboffenen Vollzug oder im offenen Vollzug vielmehr und die sind zwar nicht erlaubt, aber für das Thema habe ich mir gedacht, das ist wert in jedem Fall und habe ich das Handy da mit reingenommen. Aha. Also ist es so ein bisschen jetzt halb illegal, was du da machst? Durchaus richtig, ja. Durchaus richtig. Ja, und zu dem Thema hast du dich animiert gefühlt anzurufen, inwiefern? Ja, ich habe also erstmal privat bin ich damit konfrontiert worden, aufgrund der Tatsache, dass eine langjährige Beziehung durch meine Haftzeit, durch meine Inhaftierung also in die Hose gegangen ist. Mhm. Ich war also über 2 Jahre mit jemandem zusammen und habe nach einem Jahr, also nach 8 Monaten ungefähr, ist das Ganze dann ja kaputt gegangen, weil diejenige sich anderweitig orientiert hat. Sagst du mir mal, wie lange du schon im Knast sitzt? Also jetzt ungefähr ein Jahr. Ein Jahr. Wie lange wirst du noch müssen? 5 Monate, wenn ich eine Strafe machen muss. Ja, 5 Jahre. 5 Monate. Und weswegen sitzt du im Knast? Ich bin 4-mal ohne Führerschein gefahren, in einem relativ kurzen Zeitraum. Und aus 95 habe ich einen Bewährungswiderruf erhalten von 7 Monaten und 17 Monate insgesamt Strafzeit habe ich. So, jetzt ist die Beziehung, von der du gerade gesprochen hast, ist durch den Knastaufenthalt in die Brüche gegangen. Ja, und zwar, ich meine, auf der einen Seite kann ich das ja in gewisser Weise verstehen, nur diese Art und Weise, wie das passiert ist, ja, diese, ja, ich will nicht sagen Abgezocktheit, aber dieses Linke, das kann ich nicht verstehen. Also du bist ja enttäuscht von der Frau. Ja, ich war so 5 Monate im geschlossenen Vollzug und da habe ich immer Briefe bekommen, also was heißt immer Briefe, aber da hieß es dann immer, ja, ich halte zu dir und dann bin ich in den offenen Vollzug gekommen und da nach dem ersten Besuchsausgang hat sich dann irgendwie schon ganz klar herauskristallisiert, dass das wohl kaputt gehen würde, weil sie sich dann halt jemand anders gesucht hat. Du heißt ja unsere Sendung Sex und Liebe im Knast. Hast du da etwas erlebt diesbezüglich? Ja, ich habe also, das konnte ich nie nachvollziehen. Ich saß also in Münster in Haft und am zweiten Tag habe ich dann mitbekommen, wie ein Italiener, also jetzt nicht aus Liebe, sondern nur rein aus sexuellem Hintergrund, seinen Hintern verkauft hat für 8 Päckchen Tabak. Und, für 8 Päckchen Tabak hat er da einen Freifahrtschein sozusagen angeboten und der wurde dann auch prompt eingelöst und während des Duschens ist dann auch dazu gekommen. Ja. Aber du hast das nicht gemacht, sowas? Nein, also auf keinen Fall. Hast du denn Liebe und Sex im Knast in irgendeiner anderen Weise erfahren? Ja, Liebe und Sex eigentlich nicht. Also ich habe mich da immer probiert von zu distanzieren. Ich habe viel darüber gehört. Es gibt also sicherlich auch Pärchen, die sich da im Knast zusammentun und bilden. Es gibt ja auch die Möglichkeit in einigen Knästen, dass die Knackis Besuch bekommen von ihren Frauen oder Freundinnen und man sie doch eine Stunde oder so alleine lässt. Ne? Das ist sicher auch noch Thema heute Abend, worüber wir reden sollten. Das ist, das haben die Langstrafzeiten aber dann. Also die, die haben ja nun auch wirklich damit zu kämpfen, wenn sie dann ihre Frau oder ihre Freundin dann über einen gewissen Zeitraum nicht sehen und auch keinen Urlaub haben. Da gibt es sogenannte Liebeszellen, wo man sich dann mal 4-5 Stunden auseinandersetzen kann. Also deine Erfahrung in Sachen Liebe und Sex durch den Strafvollzug war jetzt die, dass deine doch recht lange Beziehung schon in die Brüche gegangen ist, weil die Dame es nicht aushalten konnte, dass du oder nicht abhaben konnte, dass du im Knast sitzt. Ja, und ich habe jetzt also am letzten Wochenende, da hatte ich Urlaub und das war auch wieder so eine Begebenheit, ja, ich weiß nicht, da wird das ganze Vertrauen in die Frauen wird dann halt komplett zerstört. Ich habe da also jemanden kennengelernt, den kannte ich vorher auch schon eine Woche oder diejenige kannte ich auch eine Woche vorher, habe ich die auch mal getroffen, sagen wir es mal so und mit der hatte ich dann auch am Wochenende was, dann habe ich Samstag bei der geschlafen Und da hieß es dann auch, die haben mir dann auch vorgegaukelt irgendwie, dass da Gefühle wären und ob wir nicht nochmal einen Neuversuch starten oder ob wir es nicht mal probieren sollten. Aber du bist erstmal ein gebranntes Kind jetzt, nach den gemachten Erfahrungen. Ja, sicherlich. Und dann hat die mich also auch am Mittwoch dann komplett abserviert. Ne? Hat gesagt, dass sie war betrunken und sie hätte überhaupt kein Interesse daran. Ich schätze mal, die wollte nur mal mit einem Knacki in Anführungsstrichen ins Bett gehen. Also, das ist ja nicht mehr lange, dann bist du draußen. Ja, ich würde es hoffen. Ich wünsche alles Gute und viel Glück. Ja, vielen Dank. Stefan, tschüss. Jo, tschüss. Unser Thema heute Nacht, Liebe und Sex im Knast. Wenn ihr im Knast wart, was habt ihr da schon erlebt? Entweder schwulen Sex oder vielleicht auch Sex mit eurer Frau oder Freundin. Wie ist das arrangiert worden? Wann und wie durften die Frauen zu euch ins Gefängnis kommen? Wie hat man sich gefühlt, wenn man da so nur eine Stunde quasi auf Knopfdruck dann mit jemandem schlafen muss, wenn ihr mir davon erzählen wollt. Oder wenn ihr vielleicht sogar jetzt auch aktuell im Knast seid und auch die Möglichkeit habt, hier anzurufen, so wie Stefan gerade, dann macht das. Das kostet nichts. 0800 567 8111. Die Telefonnummer und die Faxnummer 0800 567 8110. Als nächstes begrüße ich Nolle und Nolle ist 19. Ja, das ist richtig. Nolle. 19 Jahre bin ich alt. Und Nolle ist ein Mann. Ich bin Mann, allerdings. Allerdings. Allerdings, ja, auf jeden Fall. Und meine Geschichte fing so an, dass ich mit 16 damals in den Jugendknast gekommen bin. Mhm. Und zwar habe ich damals mit ein paar Kollegen einen Bruch gestartet hier bei uns in Werden in der Umgebung. Mhm. Ja, und irgendjemand von den Nachbarn oder so muss da die Polizei verständigt haben. Und die kamen dann auch direkt mit drei Mannschaftswagen da an, haben das Haus umstellt und so. Ja, haben das dann gestürmt, meine Kollegen sind abgehauen und ich wurde von der Polizei aufgegriffen. Mhm. Die haben mich dann mit aufs Revier genommen. Ja, und da ich damals noch nicht volljährig war, sondern 16, bin ich dann nachher in den Jugendknast gekommen. Für wie lange? Im Jugendknast war ich ein halbes Jahr. Mhm. Und da habe ich dann auch meine jetzige Freundin kennengelernt. Im Knast? Im Knast habe ich die kennengelernt. Wie das? Wir hatten Hobbyräume da, mhm. da konnte man dann irgendwie so kleine Werkarbeiten machen, mhm. da musste man so Püppchen zusammenschrauben und wie kamen da Frauen rein in die Hobbyräume? Ja, das war so zusammengestellt. Achso, da waren Frauen und Männer also, und im Hobbyraum traf man sich. Mädchen und Jungen waren zusammen in einem Raum, weil damals, da war mit Aufsicht und so. Mhm. Das ist aber eine Einzigartigkeit im Jugendstrafvollzug, ne? Das gibt ja, später sicher, dann nicht mehr. Nee, also jetzt, also so bei den über 18 gibt es sowas nicht mehr, das hat abgetrennt, aber damals, da war es halt noch so. Und also, habt ihr beide euch dann in diesem Hobbyraum kennengelernt? Da haben wir uns kennengelernt, erst so durch Blickkontakt und so, fand ich die direkt sympathisch auf jeden Fall. Du könntest ich mir vorstellen, dass gerade auch in dieser Atmosphäre das sehr schwierig ist, überhaupt dann Kontakt zueinander zu kriegen. Ja, auf jeden Fall, aber wie gesagt, Kantinenessen gab es nachher auch noch, da wurde halt noch nicht so eng gesehen, alles verwartet eher so locker, die Atmosphäre, alles und so. Mhm. Und da bin ich hier nachher auch näher gekommen. Beim Kantinenessen oder was? Auch. Also ich habe vorher mit ihr Kontakt aufgenommen in der Pause und so, haben uns nett unterhalten und dann Telefonnummern ausgetauscht und so, ganz locker alles. Und dann haben wir gesagt, pass auf, ich bin einen Monat eher raus als du, wenn du rauskommst, nehmen wir mal Kontakt zusammen auf. Und ja, dann kam sie nach einem Monat nach mir raus und dann haben wir mal telefoniert. Und dann sind wir uns halt näher gekommen und sind jetzt auch schon seit der Zeit zusammen. So, war das nicht noch ein seltsames Gefühl, als ihr euch dann zum ersten Mal draußen in Freiheit getroffen habt? Ja, sicher, auf jeden Fall. Also das war schon, kann man nicht vergleichen. Das sind ganz andere Umstände. Da kann man mal abends in eine Kneipe gehen und dann zusammen trinken und so nett unterhalten. So, das Ganze ist jetzt 2 Jahre ungefähr, ja, ne? Ja, zwei, drei Jahre. 2, 3 Jahre. 96 war das. Ja. 96. Ja. Immerhin, du hast jetzt im Knast deine Liebe gefunden. Deswegen war deine Freundin im Knast. Richtig. Und also jetzt... Halt, Frage. Weswegen war deine Freundin im Knast? Meine Freundin, die hat was geklaut im Kaufhaus in Essen. Mhm. Und dabei wurde sie dann erwischt von so einem Ladendetektiv und dann auch direkt hier Jugendknast und so ein Scheiß, was für Werten nun mal so ist. So, und dann mit der Zeit... haben wir uns halt, wie gesagt, näher kennengelernt und dann auf einmal kam sie mittags so zu mir an und meinte so, hör mal, Nolle, ich bin schwanger. Und dann ist erstmal für mich eine Welt zusammengebrochen. Ja, und dann letztens ist mir dann wieder so was passiert, weil ich musste meine Lehrstelle abbrechen. Halt, habt ihr denn jetzt, ist das Kind gekommen? Ist nee, ist ja noch nicht da. Weißt du, jetzt kommt ja noch der Hammer. weil ich bin letztens mit ein paar Kollegen auf Achse gewesen und da, also ich bin wieder so ein bisschen zurückgefallen in meine alte Zeit, so ein bisschen mit den Kollegen, mit denen ich damals was gemacht habe, habe ich hier Kontakt aufgenommen und weil ich keine Kohle mehr hatte, haben wir gesagt, komm, wir gehen jetzt mal ein bisschen auf Tour hier und dann irgendwie haben wir da, ich weiß nicht, wie das kam, haben wir ein Auto geknackt und sind dann damit durch die Gegend gewurkt. Und dann, wie der Zufall so will oder das Schicksal oder was auch immer, Polizeistreife, uns angehalten, Ende aus und jetzt komme ich wieder in Knast. Na toll, und na toll, das hätte ja nun nicht sein müssen. Nee, klar, hätte das nicht sein müssen. So, jetzt ist deine Freundin schwanger? Und meine Freundin ist schwanger. In welchem Monat? Im sechsten Monat. Im sechsten Monat. Du kommst wieder in den Knast? Ich komme in den Knast. Für wie lange wahrscheinlich? Das weißt du noch nicht. Mein Anwalt hat gesagt, unterm Jahr, Junge, läuft da gar nichts mehr. Gar nichts. Ja. Für gar nichts mehr. Was soll ich dazu sagen? Ist natürlich super scheiße gelaufen. Ja. Ne? Ja. Und ich hoffe, dass dir dieses jetzt endgültig eine Lehre war. Vor allen Dingen, du bist jetzt Vater und hast auch eine Verantwortung zu tragen. Ja, und das Baby kommt und ich sitze im Knast, verstehst du? Das ist so Aber scheiße. Du bist erst 19. Ich hoffe, dass das jetzt wirklich der letzte Schuss von Bug war, ne? Dass du dein Leben änderst. Ja, wie gesagt, das ist mit den Kollegen. Nee, komm, keine Entschuldigung. Ja, keine Entschuldigung. Das ist jämmerlich, keine Entschuldigung. Es ist richtig mies gelaufen, du hast Mist gebaut und dann musst du jetzt auch so stehen. Ja, klar. Auf jeden Fall hast du eine, ich hoffe, tolle Frau, die du im Knast kennengelernt hast. Und ich hoffe, dass diese tolle Frau dir auch treu bleibt. Ja, das ist ja gerade mein Problem, weißt du? Ich komme in den Knast, das Baby kommt und ich weiß nicht, wie sich die Beziehung danach entwickelt. Ja. Und ich weiß auch nicht, wie ich mich jetzt ihr gegenüber verhalten soll. Sie weiß auch nicht, die pennt oben, weißt du? Und ich telefoniere ja mit dir. Ach, die weiß das gar nicht. Die weiß das ja gar nicht. Ich habe ihr das ja verheimlicht, verstehst du? Nein, Leute, das ist der allererste Schritt, ist, dass sie ihr klaren, reinen Wein einschenkst. Das ist doch normal. Boah, ich kann ja doch nicht sagen, das Mädchen, ich komme in den Knast. Ja, was willst du denn machen? Du kommst ja in den Knast. Dann wird es ja hinfahren. Also musst du es ihr sagen. Ja, aber ich finde nicht die richtigen Worte. Nee, du bist zu feige. Nein, du bist ja zu feige dafür. Dann wollen wir es doch klar ausdrücken. Ja. Du kommst jetzt gar nicht darum. Du musst es ihr sagen. Wie soll ich ihr denn verklickern? Ach, wie sollst du es ihr verklickern? Genauso wie du es mir gerade auch erzählt hast, dass du mega Mist nochmal gebaut hast. Ja, aber wenn dann bricht da eine Welt. Ja, wahrscheinlich. Wenn das ist so. Aber das hast du dir alles selbst eingebrockt. Ja, klar, habe ich mir gedacht. Komm jetzt nicht auf die Mitleidstour, Selbstmitleidstour. Das hast du dir alles selbst eingebrockt. Und jetzt musst du manns genug sein und versuchen, irgendwie das Beste noch draus zu machen. Und zumindest die Frau jetzt nicht noch zu belügen. Ja, das einmal das und meine Eltern, meinen Eltern habe ich auch gesagt, ich würde sowas nie mehr machen und da kommt mir so eine Scheiße dazwischen, weißt du? Oder ich weiß auch nicht, wie ich an dem Abend, was mich da für einen Teufel geritten hat, dass ich in die Karre mit eingestiegen bin. Gut. Nicht gut, das ist jetzt passiert. Ja. Also jetzt versprichst du mir, dass du morgen deiner Freundin das alles genauso erzählst, wie du es mir erzählt hast, vielleicht noch ausführlicher. Okay? Boah, das ist hart. Mensch, das sind Kerle, die alle möglichen Sachen machen, unternehmen und haben nicht mal den Mumm der Freundin zu sagen, dass sie Scheiße gebaut haben. Ja, aber das ist auf einer ganz anderen Ebene. Also wenn man da mit Kollegen was unternimmt abends, dann passiert da das. Lass dir den Macker raushängen, ne? Und da den Schwanz einziehen. Ja. Nolle, morgen redest du mit deiner Freundin. Abgemacht? Meinst du echt? Nee, ich meine, das musst du machen. Boah. Tschüss. Und was meinst du mit meinen Eltern? Ja, den musst du doch auch sagen, Mensch. Ja. Den musst du doch auch sagen. Alles Gute. Tschüss. Okay, Domian, ich wünsche dir was, ne? Dankeschön, tschüss. Halt den Ball flach und so weiter, ne? Ja, ist flach. Haut tschüss. Rein. Peter, 30 Jahre alt. Sex und Liebe im Knast heißt das Thema. Ja, ich habe innerhalb vom Knast. Hallo, erstmal schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Ja, ich meine, kann dich da nur anschließen an den Vorgänger von eben, von mir. Ich meine, der sollte mal wirklich reinen Tisch machen. Ich meine, das kann er ja nicht auf ewig verheimlichen. Ich meine, was sollen die Eltern oder Familie ja, denken, das kann man auf einmal ein paar Wochen noch verheimlichen, ist, ne? Ich meine, und dann auch immer alles mit Besuch und was weiß ich, ne? Und kein Mensch wusste, was so los war. Also ich mir denke mal, da soll er mal schnell nach oben gehen, zu seiner Freundin. Und mal eben kurz noch eine kleine Beichte ablegen. Ich meine, wenn er sie denn noch länger haben möchte, und gerade wenn er ein Knast sein sollte oder so, dann braucht er die gerade. Also gerade ich glaube, da sind wir uns einig. Ja, da sind wir uns völlig einig, ja. Zum Thema. Ja, ich war auch im Knast. Warum? Ja, na, ich habe mal zwar nicht dafür irgendwelche Paketabage Sex gemacht, ich habe Sex mit meiner Freundin gehabt im Knast. Das war aber gut. Halt, erzähl mir mal, wie lange warst du im Knast? 3 Jahre. 3 Jahre. Und warum warst du im Knast? Wegen Rauch. Ja, ich habe ein paar Drogen zu mir genommen und ja, ein bisschen abgedreht und so. Ja, und dann irgendwie, ja, so auf Trittbrettfahrer, jeder ist da eigentlich selber für sich verantwortlich, aber... 3 Jahre im Knast und dann hast du mit deiner Freundin im Knast Sex gehabt? Ich habe... Ja, heimlich? Ja, heimlich, oder? Im Rahmen dieser Begegnungsprogramme? Nee, da gibt es keine Begegnungsprogramme. Also Besuch, ganz normal Besuch. Mhm. Die kommt mich besuchen in den Knast. Ich hatte das Glück, dass manche Beamte, wenn nach mir kein Besuch war, gesagt haben, statt eine Stunde kannst du 2 Stunden mit deiner Freundin drinnen bleiben. Mhm. Also wir wurden noch nicht optisch überwacht. Also ihr wart alleine in einem Raum? Richtig. War das denn so, ich meine, es gibt ja solche Knäste, wo das extra so vorgesehen ist. Ja, das ist in Hamburg und sowas, diese Liebes... Das war bei euch aber nicht so der Fall. Wie bitte? Das war aber bei euch nicht so vorgesehen. Nein, bei uns ist das nicht der Fall gewesen, nein. Mhm. Ein ganz normaler Besucherraum. War eigentlich ein Besuch nach dem anderen. Wir durften nur eine Stunde in der Woche haben. Mhm. Und ja, dadurch ist sogar noch mal ein Kind entstanden. Was ein Kind entstanden? Wie oft hattet ihr denn dann Sex miteinander im Knast? Ja, wie gesagt, einmal die Woche. Also wir durften einmal die Woche eine Stunde Besuch haben. Mhm. Da ich auch noch andere Familienmitglieder hatte, war das ja nicht die einzige wichtigste Person. Also mein Bruder, meine Schwester, meine Eltern und andere Freunde. Also da kam dann eher die Liebe ein bisschen zu kurz. Das ging nicht jede Woche so. Nur eben halt auf einmal dann hat das Kind da. Aber es war eine gewisse Regelmäßigkeit war da, dass du mit deiner Freundin Sex haben konntest. Auch telefonisch und so. Telefonisch? Telefonisch auch, klar. Wir dürfen ja vom Knast aus, wenn es ist einfach so, du kommst ja in Untersuchungshaft. Ja, ja, ich meine, jetzt kein Sex am Telefon. Nein. Lass mich fragen, ich stelle mir die Situation auch gerade nicht sehr, sehr romantisch vor, wenn ihr da in einem Besucherraum seid. War da überhaupt eine Couch oder irgendwas zum Hinlegen? Nee, ne? Stühle. Man kann Sex auch stehen machen, ich meine, ja, natürlich kann man das, aber ich frage dich ja jetzt, es ist ja doch eine seltsame Atmosphäre in so einem Buch. Ich kenne diese Besucherräume, wo dann, da steht einfach ein Tisch und ein paar Stühle. Mehr ist da nicht, ne? Ja. Es ist ein bisschen bedrückend, klar, das ist klar. Also ich fühlte mich da nicht wohl und meine Freundin erst recht nicht. Mhm. Aber hat man denn dann immer Lust auch? Nee, das nicht. Also die Alltagsprobleme von meiner Freundin, die hatten eigentlich mehr überwiegt, so die Lust auf Sex. Wobei ich mir auch vorstellen könnte, dass du wahrscheinlich mehr Lust hattest, auch in dieser eher ungewöhnlichen Situation, als denn deine Freundin, oder? Das ist richtig, das ist hundertprozentig richtig. Aber sie hat es dann trotzdem mitgemacht? Denke ich schon, ja. Klar, ich meine, wir haben uns ja geliebt. Ich meine, warum sollen sie das dann nicht einfach mitmachen, wenn sie ja, ich meine, wie gesagt, gehören ja zwei zu, ne? So, und jetzt ist da auch ein Kind daraus entstanden. Richtig. Das Kind ist also im Knast gezeugt worden. Ja. Wie alt ist das Kind jetzt, heute? 2,5. Ungefähr. 2,5. Wirst du es ihm irgendwann mal erzählen, wie es entstanden ist? Ich habe mich von meiner Ex getrennt oder sie von mir. Und, ja, ich darf meine Tochter nicht sehen, aber wie gesagt, dafür zahlen, ne? Und das ist ein ganz anderes übles Thema jetzt. Ja, das ist ganz schön hart, ist das. Also für mich. Ich könnte mir vorstellen, dass du damals von den Jungs, so du es erzählt hast, wahrscheinlich ziemlich beneidet wurdest, ne? Dass du da eine Freundin hast, mit der das immer so funktioniert. Was heißt, gab es mit Sicherheit auch bessere Jungs, die besser dran waren als ich. Also in irgendwelchen anderen Situationen, weil sie etwas reichere Eltern hatten oder so. Klar, weil ich gerade Sex hatte mit meiner Freundin, habe ich natürlich auch erzählt, warum auch nicht. Also war sie nicht direkt jetzt mit rumgeprallt, aber habe gesagt, wir haben einen zufriedenen Eindruck gehabt, ne? Kommt man dann auf seine Zelle und also, dann ist das eben. Ist diese Zeit, diese 3 Jahre im Knast, was so die Sexualität angeht, für dich eine ganz, ganz passable Zeit sogar. Es ist relativ gut über die Bühne gegangen. Nein, wenn ich könnte, dann würde ich die ganze Zeit am liebsten zurückschauen und dann wäre mir der Sex im Knast ehrlich gesagt, oh egal. Nun ist es immer so, man ist da 24 Stunden eingesperrt und wenn dann einmal die Woche jemanden kommt, den man unheimlich gerne hat und auf den man Lust hat, dann überkommt das einen so oder so. Also dann muss das auf alle Fälle auch von beiden Seiten herkommen. Ist klar. Peter, ich danke dir, dass du es mir erzählt hast. Ja. Ich wünsche dir alles Gute und dass du nicht wieder in den Knast kommst. Ja, das wünsche ich mir auch. Nur ich wünsche mir echt meine Tochter zu sehen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und sie hängt da einfach einen Riegel davor, weil damals ihre Eltern und ihre Familie nicht gewusst haben, dass sie mich besucht. Und ich denke mal, dass sie jetzt sag ich jetzt mal, vor sich selber wegläuft, um sich das selber eingestehen, dass sie mich auch besucht hat, trotzdem haben. Können wir jetzt nicht mehr so weiter vertiefen, ist natürlich ein ganz anderes Thema, ne? Ja, als ja. Alles Gute, tschüss Peter. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Ein weiterer Peter, der ist 47 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, Domian. Hallo Peter, Liebe und Sex, Sex und Liebe im Knast. Was ja, hast du? Was meine hast du Geschichte liegt schon etwas länger zurück. Ich habe mal eingesessen hier in Nordrhein-Westfalen in einer der schlimmsten Gefängnisse, die es überhaupt gibt. Die es überhaupt gibt? Ja, ja, es gibt zwei schlimme, die möchte ich aber namentlich nicht nennen. Die es überhaupt in Nordrhein-Westfalen gibt oder die es überhaupt gibt? Die es, wo man sagen, wo der Knast sehr hart ist. Ich wollte sagen, also es gibt eine, weißt du, härtere Knäste im Ausland als in Deutschland, ne? Ja, das, ja, aber das, ja. Nein, wo diese Anstaltshierarchie herrscht, ja, und wo unter anderem auch Bedienstete einfach darüber hinweggehen, wenn Frischfleisch ankommt. Also, ja, wann war das? Wie lange ist das her? Ich bin entlassen worden 1979. 1979, das wie lange? War vom, 77 war das gewesen. 77, ne? 1977. Und wie lange warst du drin? Etwas über 5 Jahre. 5 Jahre, und warum? Ja, wegen Raub und Körperverletzung. Raub und Körperverletzung. So, ja. Und du hast nun auch deine Erfahrungen in Sachen Sex da gemacht? Ich persönlich nicht, aber da ist eine Zelle neben mir passiert. Man ist auch mal persönlich an mich herangetreten. Das waren hauptsächlich lebenslängliche und Sicherheitsverwahrte. Mhm. Was ist da passiert? Bitte? Was ist da passiert? Ist folgendermaßen gekommen. Wenn, wie gesagt, wenn Frischfleisch ankam, zweimal die Woche kam Transporter, das waren Dienstag und Donnerstag. Also neue Heftchen. Ja, die wurden da Frischfleisch genannt. Mhm. Dann wurden schon Zettel von der Kammer hochgegeben, wo die hinkamen, die Leute. Und am Wochenende war Umschluss. Man hat versucht, die Leute erst zu kaufen, mit Tabak, mit Kaffee, das ist wie Bargeld. Mhm. Ja? Und wenn das nicht fruchtete, dann hat man es mit Gewalt getan. Und das Schlimme, was ich erlebt habe, wie gesagt, das war eine Zelle neben mir. Mhm. Der Junge war 19 oder 20 Jahre jung. Mhm. Der hatte 14 Monate oder was abzusitzen, das weiß ich nicht mehr genau. Und der war sehr naiv und leichtgläubig und auch sehr leicht einzuschüchtern. Mhm. Der hat sich aber gegen diese Anbindung, hat er sich gewehrt, hat gesagt, nein, ich will das nicht, aber auch in einer festen Beziehung, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Er ist von einem lebenslänglichen vergewaltigt worden. Und das Schlimme, was ich da wirklich mitgekriegt habe, ich hatte so einen kleinen Spiegel, wo ich mit den Außenspion durchgucken konnte, wenn der Abteilungsbeamte da draußen auf und ab ging. Der hat die Eier alles mitgekommen, der hat das ignoriert. Also die beiden, dieser 19-jährige Junge und der Lebenslängliche, saßen in einer Zelle? Ja, am Wochenende ist immer Umschluss. Was heißt Umschluss? Da kann man sich nachmittags auf eine andere Zelle umschließen lassen. Ja. Ja, das ist für 2 oder 3 Stunden, das weiß ich nicht mehr. Machen Sie mal nach dem Mittagessen bis zum Abend. Ja, und wieso hat denn der 19-jährige Junge eingewilligt, in die Zelle von dem Lebenslänglichen zu kommen? Das weiß ich nicht mehr so genau. Ich nehme an, das kam irgendwie unter fadenscheinigen Gründen zusammen. Und dann hast du die Möglichkeit gehabt, mittels eines Spiegels oder wie auch immer, das zu beobachten, was in der Zelle abging? Nein, das nicht, nein. Ich konnte aber mitkriegen, wenn ich mal den Spion, dieses Winkelschild vom Spion auf der Seite gemacht habe, konnte ich den Abteilungsbeamten, einen Vollzugsbediensten, der ging draußen hin und her. Der hat ja Langeweile, der hat in diesen Stunden nichts zu tun. Und der hat die Schreie mitgekriegt. Die Hilfeschreie von dem Typen. Du hast die Schreie auch gehört? Ja, natürlich, der war eine Zelle neben mir. Also der Junge ist regelrecht vergewaltigt worden. Hast du mit diesem Jungen immer noch mal geredet später? Ich habe mit dem Jungen noch mal geredet, der ist aber dann einige Tage später, ist er in eine andere, in eine etwas humanere Anstalt, ist er verlegt worden. Es gibt ja, der Strafvollzug wird ja kategorisiert, A-Vollzug, B-Vollzug und C-Vollzug. Ja, C-Vollzug ist der strengste. Und A ist Ist denn so etwas, so diese, ich sag mal, diese Zwangsschwulitäten, sind die gang und gäbe? Die sind gang und gäbe, ja. Aber an dich ist man damals nicht herangetreten? An mich ist man auch mal herangetreten unter der Dusche. Der hat es allerdings auf der nette Art erst versucht und dann ist er ein bisschen massiver geworden. Ich wusste mir zu helfen. Ich bin groß, stabil. Da hat es links und rechts ein paar Ohrfeige gegeben, weil anders mit argumentieren konnte man nicht. Sind das denn dann immer Männer, die auch schwul oder bisexuell sind, oder machen die das ganz einfach, weil sie keine Frauen haben? Das ist richtig. Das ist sogenanntes Knastschwulsein. Knastschwulsein. Die sind draußen, sind die nicht mehr schwul. Bitte? Die sind draußen nicht mehr schwul. Richtig. Für die ist praktisch der Anus der Vagina ersetzt. Ja. Hast du in den 5 Jahren, in denen du gesessen hast, eine Einzelzelle gehabt oder warst du mit mehreren auf einer Zelle? Ich war mal auf einer Doppelzelle über ein Dreivierteljahr, weil oft sind der Gefängnisse überbelegt. Aber man hat sich untereinander arrangiert, man hat sich verstanden. Das ging ganz gut über die Bühne. Wie ist denn das, wenn man dann doch so lang mit jemandem auf einer Zelle liegt? Da kriegt man ja alle Intimitäten mit. Kann man da, onaniert man da? Man onaniert, ja, wenn der andere mal zum Besuch ist oder wenn er mal in die Freistunde ist. Achso, also man wartet doch dann immer, bis der andere ja, weg ist. So, ja, man will dieses Intime, das ist ja doch was Intimes und das gibt man ja nicht so preis. Ja. Man hat da Pornohefte, die dann auch gehandelt. Ja, man kann sie sich auch leihen. Wie kommt man denn im Knast an Pornohefte? Die laufen da gang und gäbe rum. Die sind zwar nicht offiziell erlaubt, die werden stillschweigen geduldet. Wer schmuggelt die da ein? Oder wie werden die eingeschmuggelt? Freigänger. Ja. Leute, die draußen arbeiten. Früher wurden die Besucher auch nicht so streng kontrolliert. Dann hat man die Freundin was mitgebracht oder eben mal ein anderer Besuch. Ja. Nehmen wir davon aus, dass das Wachpersonal das auch weiß und das toleriert, oder? Ja, natürlich. Ja. Weil das hält das Aggressionspotenzial alles ein bisschen ruhig. Wenn man so nah mit jemandem auf einer Zelle lebt, wie du fast ein Jahr, ein Dreivierteljahr, wie du gesagt hast, redet man dann auch viel mit dem Kumpel über Sex? Ja, oder natürlich. Ist das schon? Doch. Da werden schon, sagen wir mal, die Fronten abgeklärt, ob einer normal ist, ob er knastschwul ist oder schwul ist und. Ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass man in große Bedrängnis gerät, wenn du jetzt mit jemandem zusammen gewesen wärst, der knastschwul ist. Was dann? Ihr sitzt in einer Zelle, dann ist es ja höchst angespannt, die Situation. Dann ist das sehr angespannt, ja. Mir persönlich ist es nicht passiert, aber ich hätte mich natürlich dann zu wehren gewusst. Ja, ich hätte erst gesagt, lass die Finger von mir. Und wenn das nicht geholfen hätte, weil, wie gesagt, wenn die Knäste überbelegt sind, dann wird man einfach auf irgendeine Zelle gestoppt. Da wird gar nicht nachgefragt, kommst du mit dem zurecht oder kommst du mit dem nicht zurecht? Du musst da draufbleiben. Warst du denn vielleicht doch auch mal irgendwie in einer Situation, ich sag mal, der Übergeilheit oder so, wo du dachtest, naja, vielleicht lieber besser ein Mann als gar nichts? Nein. Das nicht? Nein. Ich habe, also wenn mich die sexuelle Lust überkam, ich habe immer zu Pornoheften. Ja, ich habe mich daran abreagiert. Das ist zwar keine Superlösung, aber besser als gar nicht. Ich danke dir für deinen Anruf. Bitte. Peter, alles Gute. Ebenso. Tschüss. Danke sehr. Tschüss. Jetzt haben wir 1:30 und 39 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Nur 31 und 38 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der Live-Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir eine Themensendung. Das Thema der Sendung heißt Sex und Liebe im Knast. Und ich frage euch, die ihr vielleicht im Knast wart oder im Moment im Knast seid, wie ist das mit Liebe und Sex im Knast? Erlebt ihr Liebe und Sex im Knast? Oder wie kann man damit zurechtkommen, wenn man beides nicht geboten kriegt und für beides keine Möglichkeit hat, es auszuleben? Habt ihr Möglichkeiten, dass eure Freundin ins Gefängnis kommt? Oder habt ihr vielleicht sogar die eine oder andere Liebesaffäre mit einem Gefangenen, obwohl ihr nicht schwul seid, aber es sich vielleicht doch so ergeben hat und es über das übliche Knast-Schwulsein hinausgeht? Sex und Liebe im Knast, die Telefonnummer 0800 5678 111. Das ist die Telefonnummer und die Faxnummer 0800 5678 110. Ich begrüße herzlich eine Frau, nämlich Maria. Und Maria ist 60 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Guten Morgen, Maria. Ja. Du hast dich auch zu dem Thema gemeldet. Warst du selbst im Knast? Nein. Nein? Nein. Aber? Mein Mann. Dein Mann, ja. Ja. Und ich wollte eigentlich ja, mal etwas Netteres reinbringen, denn es gibt ja nicht nur hässliche Seiten, ne? Und, was für Seiten? So hässliche Seiten. Wie gerade, ne? Ja, ist ganz einfach so, ich sehe meinen Mann 4-mal im Monat. Also der ist im Knast im Moment? Ja. Aha, immer noch? Ja. Seit wann schon? Seit 91. Seit 91? Mhm. Und wie lange wird er noch? Jetzt im Januar geht's in offenen Vollzug. Und weswegen sitzt er? Diebstahl. Diebstahl. Wiederholt, also, ja. Aber da muss schon heftig sein, wenn er so viele Jahre hat. Ja, richtig. Immer Wiederholungstaten. Ja. Und ich wollte sagen, wir sehen uns also zweimal im Besuchsraum, wo Beamte bei sind. Und zweimal im Monat Langzeit. heißt das, nicht Liebeszellen, ne? Langzeitzellen heißt das. Ja, richtig. Und das sind dann so wirkliche Liebeszellen, die, ja, ja, die extra eingerichtet worden sind dafür, dass die Jungs mit ihren Frauen Sex haben können. Wir sind ganz alleine. Und wenn ich komme, hat mein Mann schon Kaffee gekocht, aber ich bin ganz aufgeregt. Aber ich wollte so gerne auch was dazu sagen, weil... Ach, das geht dann kann er auf der Zelle, auf dieser Liebe... Ich sag's mal Liebeszelle, ja. Versteht man ja, das? Ja, natürlich. In der Liebeszelle darf man auch Kaffee kochen? Ja. Ja, so Kochnische und ist ganz gemütlich so. Und da ist dann auch hoffentlich eine Liege oder ein richtig, Sofa ja, oder sowas. Natürlich, auch eine Dusche und so weiter. Eine Dusche sogar auch. Also ja, das ist ja richtig luxuriös. Doch, das ist richtig. Eine Stunde Zeit habt ihr? Nein, zweieinhalb. Zweieinhalb? Zweieinhalb, ja. Und wir legen auch schon mal zusammen, dann haben wir fünf. Ach so, das kann man auch. Man kann einmal aufsparen und dann hat man fünf Stunden hintereinander. Das ist jetzt sehr schön. Habe ich gerade ja schon den Peter gefragt. Ist das nicht jetzt gerade für dich auch als Frau, die du nur von draußen reinkommst, so ein seltsames Gefühl, dass man unter Druck steht, jetzt da die große Sexnummer hinlegen zu müssen, nein, weil der Freund das erwartet? Nein. Das nicht? Nein, gar nicht. Gar nicht. Ich denke, Jürgen ist ganz einfach so, wie du kommst gegangen, wirst du auch empfangen, erstmal bei den Beamten. Ich habe da nie etwas erlebt von wegen neugierige Blicke oder so, gar nicht. Auch keine hämischen oder Bemerkungen oder irgendetwas? Nein. Vielleicht mal ein Schmunzeln, mag sein. Ne? Aber an und für sich, du gehst ja mit dem Gefühl hin, das kennst du ja, man auch draußen, ne? Man geht zu einem Menschen, den man lieb hat. Und da ist man ja schon innerlich... darauf eingerichtet. Die Gedanken sind schon da, ne? Und wenn du dann schön empfangen wirst, eine Kerze auf dem Tisch und Kaffee ist fertig und dann ist man ganz einfach da. Ist es dann auch schon mal passiert, dass ihr beiden in der Liebeszelle wart und dass gar nicht groß was passiert ist? Ja. Weil ihr euch nur gut unterhalten habt oder so? Ja. Das auch. Aber ja, da gibt es so viel zu erzählen, Kinder und alles. Ja, also. Wie viele Kinder habt ihr? Fünf Kinder, da gibt es eine ganze Menge zu erzählen. Wahrscheinlich auch schon älter, ne? Ja, natürlich. Ja, auch Enkel, ne? Enkel auch schon. Ja. Wie alt ist dein Freund? Mein Mann. Dein Mann, Entschuldigung. Ja, der ist 53. 53, ja. Ja. Und wenn man dann rauskommt, ne? Gibt es da schon mal doch so ein bisschen, dass du dich geschämt hast für den Wachpersonal? Nee, das nicht. Nein, du gehst ja voller Gefühl raus. Du nimmst ja immer irgendetwas mit. Ob es jetzt Sex war oder zartere Liebe, das ist ja nur so verschieden. Oder auch Gespräche, die geführt werden müssen. Ne? Welche Auswirkung hat denn die Inhaftierung deines Mannes, nicht Freundes, habe ich mich gerade versprochen, deines Mannes, auf deine Sexualität und auch auf dein sexuelles Verlangen? Ist das größer geworden, dadurch, dass er nicht da ist? Ach nee, eigentlich nicht, nee. Nee, weil wenn man sich das gibt, man kennt sie einfach zu lange. Und wie lange seid ihr zusammen? Wir kennen uns 35 Jahre, haben vor 12 Jahren geheiratet. Ja. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es für ihn natürlich eine ganz tolle Sache ist, dass er diese Möglichkeit hat, eben auch diese Zärtlichkeit, Erotik oder auch Sexualität erleben zu können, wenn er es denn möchte mit dir, ne, in dieser Liebeszelle. Das ist sicher richtig. Mal fängt er an oder mal eben ich. Und so ist das eben. Das ist, man muss sich das vorstellen, das ist genauso wie zu Hause. Dass nun der Zeitpunkt nicht von uns bestimmt wird, das ist ja nun nicht Schuld eines anderen. Das müssen wir ja hinnehmen. Ne? Und ich denke mir, wenn man was empfindet für einen Menschen, ich weiß nicht, wenn ich da drin bin, dann wird die Gardine zugezogen, dann sieht man die Stäbe nicht mehr. Dann kann man, dann vergisst man vielleicht gar nicht, dass man im Knast ist. Richtig. Also ich finde das auch eine tolle Einrichtung. Nun hast du gerade uns schon ein bisschen beschrieben. Da gibt es also Kaffee, kann man da kochen und eine Kerze darf man auch aufstellen. Da ist sogar eine Dusche, man kann die Gardine vorziehen. Wie kann ich mir das Zimmer noch weiter vorstellen? Gibt es da auch Musik? Kann man sich da Musik machen? Da steht ein Radio überall. Das auch. Also schöne Musik kann man sich auch machen. Richtig. Also ist... ich würde mal sagen, also... Also wie ein einfaches Hotelzimmer vielleicht, könnte man so sagen. Ja. Und ich sage, man muss nur das Richtige mitbringen in sich, ne? Und auch bereit sein, eben mal den Kummer des anderen anzunehmen. Und das ist es. Und Ja, ich denke, wenn man bereit ist zueinander, dann muss auch nicht immer Sex sein, ne? Aber meistens ist es natürlich. Ja, ja, klar. Ich könnte mir vorstellen, dass du und ihr jetzt ganz gespannt seid auf das nächste Jahr. Ja. Ne? Dann ist ja, ja ein wichtiger Schritt. Ja. Kommen wir ja nach so vielen Jahren. Ja. Gab es denn auch mal eine Zeit während dieser vielen Jahre, dass du gedacht hast, ich kann nicht mehr, ich breche die Beziehung vielleicht sogar ab oder ich will nicht mehr mit dem Mann zusammen sein? Nee, ich mache das dann anders. Ich meckere dann mit ihm. Hast du ihm verziehen, was ja er da gemacht hat? Denn er hat euer Leben ja auch mit zerstört, dein Leben auch, ne? Oder also, sehr beeinträchtigt, sagen wir so. Beeinträchtigt. Mhm. Ich habe Ruhe sehr fest in der Familie, ja, und er auch. Und von daher eigentlich ist nichts zerstört, also beeinträchtigt natürlich. Natürlich. Welche Pläne habt ihr jetzt für die Zukunft, wenn er rauskommt? Also erstmal Weihnachten Urlaub, 5 Tage herrlich. Mhm. Aber das, ja, was ich mir so wünsche, ist, ja, eine Woche ganz mal weg dann. Ganz weg. Schön verreisen irgendwo. Ja, ja. Wenn ihr beide ganz alleine seid und in Freiheit das tun könnt, was ihr gerne wollt. Ja, ja. Das wünsche ich euch, dass ihr die Chance dazu habt. Ja. Und ich wünsche euch eine gute und schöne Zukunft. Ja, das ist lieb. Ich wünsche dir das auch. Liebe Maria, grüß deinen Mann von mir. Danke. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Jetzt begrüße ich herzlich den 16-jährigen André. Ja, hallo. André, Tag. Guten Morgen von mir. Ja, morgen. Ja, Sex und Liebe im Knast. Ja, also. Du bist erst 16 Jahre alt, warst du? Nein, ich war und bin nicht im Knast, nicht, dass ich jemand nicht falsch verstehe. Ja. Und mein Vater ist im Knast. Ja. Seit wann denn schon? Seit 2 Wochen, also nicht direkt Knast, sondern Untersuchungshaft. Mhm, warum? Weil ich bin in ein Heim gezogen, weil es zu Hause gar nicht mehr ging. Mhm. Ja, und dann ist mein Vater ins Heim gekommen, wollte mich besuchen. Mhm. Und dann wollte der jetzt hier nicht, dass mein Vater jetzt reinkommt. Und dann komm hier hin! André? Christel! Was war denn da? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was das war. Machen wir weiter mal mit Nadja. Und Nadja, ich bitte mal meine Redaktion da nochmal anzurufen. Nicht, dass da irgendwas Übles passiert ist. Nadja, 31 Jahre alt. Guten Morgen. Hörst du mich? Ja, ich höre dich gut, Nadja. Wunderbar. Mensch, das ist ja tragisch, dass der Junge da auf einmal nicht mehr zu hören war. Ja, ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich hoffe nicht, dass er irgendwie einen auf den das Kopf... Das hörte sich fast so an, als ob da irgendwie die Mutter im Hintergrund kam. Ja, irgendwas, kam. Ja. Wir kümmern uns drum, auf jeden Fall. Ja, also ich bin, wie gesagt, 31 Jahre alt und ich habe seit meiner ersten langjährigen Beziehung, also seit ich 16 war, irgendwie nur Knastbrüder gehabt. Also ich weiß auch nicht, was. Wie ist das möglich? Du ziehst an irgendwie, oder? Ja, du stehst also auf die Jungs, auf die härtere. Also wie gesagt, meinen damaligen Mann, den ich auch geheiratet hatte, habe ich kennengelernt. Da stand er 14 Tage vor seiner Verurteilung, kam in den Knast und hat dort auch ein Zeitchen verbracht. Also es war ein gutes Jahr war das. Mhm. Und naja, insgesamt sind wir 7 Jahre zusammengeblieben, die besagten 7 Jahre. Mhm. Und die nachfolgenden Beziehungen sind alle mit Knastbrüdern gewesen. Irgendwie. Ja, wie? Du lernst immer Männer kennen, die dann gleich in den Knast gehen? Oder? Nein, nicht die dann gehen, sondern das war, wie gesagt, bei meinem Mann nur so. Sondern die haben dann irgendwie schon was auf dem Kerbholz oder saßen. Ach so, die saßen dann schon mal oder so? Ja, genau. Also dann hast du mit vorbestraft. Und dann, ganz genau. Das heißt, die Männer waren dann nicht im Knast, mit denen du zusammen warst? Nee, da waren sie schon etwas länger wieder draußen. Ja, lass uns doch mal über die langjährige Beziehung mit deinem Mann reden. Ja. Das waren nur viele Jahre, die ihr getrennt wart. Nö, das war nur 1 Jahr. 1 Jahr nur? Ja, und das war auch ein offener Vollzug. Also hier oben im Norden ist das ein bisschen lockerer, sag ich mal so. Das ist so wie auf dem Bauernhof, kann man sich das fast schon vorstellen. Und naja, das war eben auch, er hat auch wegen kleinerer Dinger gesessen, wegen Betrug und wegen solcher Geschichten, wo man eben halt nicht so unbedingt hinter Schloss und Riegel gehört. Wie war das denn dann, das war das erste Jahr eurer Ehe, ne? Nee, das erste Jahr unserer Beziehung, das war ganz schön heftig. Wir waren 14 Tage erst zusammen und dann kam ein Bau. Achso, ja? Ich dachte, ihr hättet kurz vorher geheiratet. Nee, da war ich ja erst 16. Wir haben geheiratet, da war ich 18. Achso, ja. Da waren wir schon, also da war er schon 1 Jahr wieder draußen. Mhm. Aber, also, das und wie lief das jetzt, dieses erste Jahr eurer Beziehung? ja, ganz schön heftig. Also ich sag mal so, in diesem offenen Vollzug, da hat man dann überhaupt keine Gelegenheit für irgendwelche Aktivitäten, weil man in dem Besuchsraum ja absolut überwacht sitzt, trotz alledem. Aber offener Vollzug heißt doch, dass es eben ein bisschen lockerer ist. Und dass man ja, aber mit Sex ist trotzdem nichts. Da war nichts. Nee. Ja. Das kann man vergessen. Also habt ihr dann das erste Jahr gedarbt, ihr beiden? Das ist gar nicht gelaufen. So kann man sehen, ja. Aber hast du dich gemeldet zu dem Thema Liebe und Sex im Knast. Hast du da irgendwas Besonderes zu erzählen? Ja, also ich überlege, wieso passiert mir das? Wieso liebe ich immer Knastbrüder? Das ist mein Problem. Das kann ich dir nicht beantworten. Das ist auch nicht genau unser Thema, warum du Knastbrüder liebst. Nee. Wir wollen ja doch so erfahren, was in den Knästen abgeht und wie die Liebe da praktiziert wird und der Sex. Ja, der wird da leider gar nicht praktiziert. Der wird schon praktiziert, wie wir es gerade gehört haben. Und wie sogar? Naja gut, dann muss man wahrscheinlich seine Winkelchen finden oder wie auch immer. Es ist ja also, was der junge Mann vorher erzählte, ist ja nun auf eine brutale Art und Weise geschehen. Ne? Also das war ja wohl nicht mit dem Einverständnis von dem Jungen. Das nicht. Ne? Aber deine Psycho können wir jetzt heute nicht ergründen. Das tut mir leid, das passt nicht so genau in das Thema rein. Alles klar. Das heißt, wir beide müssen uns verabschieden. Ja, alles Gute. Okay. Tschüss. Tschüss. Hey, jetzt haben wir Ricky. Ricky ist 14 Jahre, hi. Ja, hallo Domian, ich heiße aber Richie. Richie, entschuldige bitte. Kein Problem, guten Morgen erstmal. Richie, 14 Jahre alt, wieso meldest du dich denn zu dem Thema? Ja, also ich habe noch nicht im Knast gesessen, aber mein Vater sitzt im Knast. Das war jetzt schon zum vierten Mal. Und ihr sitzt jetzt schon ein Jahr lang im Knast. Weswegen? Wegen räuberischer Erpressung. Verstoß gegen das Kriegswaffengesetz und... Kriegswaffengesetz? Ja. Oh, da sind aber heftige Dinge vorgefallen. Ja, ja, also, aber es gibt Sachen, die stimmen gar nicht, die kann ich auch bezeugen, aber trotzdem wurde er darauf angeklagt. Wie lange, zu was ist er verurteilt worden? Zu 4,5 Jahre. Und das heißt also, wenn er wieder rauskommt, dann bin ich schon ein ganzes Stück älter. Dann kann man so sagen. Ja, sehr viel von meiner Kindheit auch. Ja. Und... Ja, nun wundert es mich, dass du zu diesem Thema anrufst, Liebe und Sex im Knast. Ja, also nicht. Ich möchte jetzt nicht direkt über Sex reden oder sonst was im Knast, weil ich weiß ja nicht, was da so direkt abläuft, aber ich liebe halt meinen Vater sehr und ich vermisse ihn auch. Und mein Vater sitzt nicht zum ersten Mal im Knast. Wie oft war er denn schon im Knast? Viermal. Viermal? Ja, viermal. Und insgesamt, wie viele Jahre waren das, diese viermal? Grob geschätzt 9 Jahre, so. Ja, da hast du von deinem Vater gar nicht viel mitgekriegt, bisher. Naja, also, das ging immer so, 2 Jahre mal nichts gemacht und dann wieder im Knast und dann gab es immer wieder 3 Jahre drauf. Du lebst bei deiner Mutter? Ich lebe bei meiner Mutter. Und das war so, als ich klein war, hat meine Mutter auch meinen Vater im Gefängnis geheiratet. Ah ja. Also meine Mutter saß nicht, nur mein Vater. Und die sind jetzt auch wieder geschieden und mein Vater hat auch wieder eine neue Freundin. Also ich glaube, ich verstehe jetzt deinen Anruf. Es geht wahrscheinlich jetzt in diesem Gespräch um die Liebe Sohn-Vater, Vater-Sohn. Ja. Wie man das mit Knast oder im Knast vereinbart. Ja. Wie macht man das? Wie zum Beispiel, wie oft besuchst du deinen Vater? Ich besuche meinen Vater, darf ihn nur einmal im Monat besuchen, soll nur für eine halbe Stunde. Für eine halbe Stunde nur? Ja, und ich wohne 100 Kilometer weiter weg vom Gefängnis, der sitzt in Koblenz im Moment. Und ja, wegen der Schule halt, ich darf nur einmal im Monat und eine halbe Stunde. Fährst du dann alleine? Also gehst du alleine zumindest rein zu ihm? Nein, das darf ich nicht. Also die Freundin von meinem Vater ist dann dabei. Das heißt, du kannst ganz alleine mit deinem Vater gar nicht reden? Nein, das geht nicht, weil ich noch nicht volljährig bin. Das ist aber schon sehr traurig, finde ich, oder? Ja, ist auch. Vermisst du das nicht? Ich würde, als 14-Jähriger kann man sich doch alleine mit dem Vater unterhalten. Würdest du das nicht gerne tun? Ja, würde ich auch gerne tun. Aber schreibt ihr euch denn? Ja, wir schreiben uns, aber es ist so, die Post wird meistens verzammelt von den Gefängniswärtern, oder wer das auch immer liest, vom Gericht. Zwei Briefe sind von mir verschwunden. Wenn ich heute einen Brief losschicke, ist er erst in 2 Wochen da. Und telefonieren darf er jetzt noch nicht. Nur wenn er kurz vorm Rausgehen kommt, rauskommt, zum Beispiel wenn er in Attendorn sitzt, da darf man telefonieren. Du hast dein Vater ja vermutlich schon einige schlimme Dinge gemacht, auch wenn du sagst, dass das eine oder andere stimmt so nicht. Wie stehst du denn zu den Taten deines Vaters? Trübt das deine Liebe etwas zu dem Papa? Nein. Also du vergibst ihm das alles? Ja, natürlich. Ich habe auch vieles gesehen, was andere ja, sagen wir mal, nur aus dem Fernsehen kennen, aber ich habe Sachen zugesehen, aber trotzdem liebe ich ihn. Es ist mein Vater. Verhält er sich dir gegenüber denn auch sehr liebevoll und sehr nett und ordentlich? Ja. Also er hat auch die Vaterliebe durchaus, die zeigt er auch zu dir. Ja, wenn er draußen ist, dann unternehmen wir alles miteinander. Wir fahren fort. Aber die Aussichten sind natürlich übel. Du bist ein erwachsener junger Mann, bis er dann auf freien Fuß kommt, ne? Ja. Hast du denn die Hoffnung, dass er endlich mal kapiert, vielleicht auch mal einen besseren Weg einzuschlagen, dass das nicht immer und immer und immer so weitergeht? Naja, das ist schwer bei ihm. Er sagt selber, wenn er wieder draußen ist, arbeiten will er nicht gehen. Aha. Und irgendwoher sagt er, muss es ja kommen. Vielleicht könntest du ja, wenn du ein bisschen älter bist, auch noch Einfluss auf ihn ausüben, dass er aus diesem üblen Kreislauf mal rauskommt und mal ein ordentliches Leben anfängt. Ja. Weil das ist ja nicht hinzunehmen, immer so drauf zu sein. Ja, ich meine, das sagen viele, aber... Nee, kein Aber. Kein einziges Aber, Richie. Ja. Wenn du deinen Vater, deinen Papa sehr lieb hast, dann ist das quasi deine Pflicht, je älter du wirst, ihm auch zu helfen, hinterher vielleicht mal wieder richtig solide zu leben. Ja. Ist natürlich ein großer Ratschlag und ich kenne eure ganze Geschichte nicht. Aber ich sag's dir ganz einfach mal so, weil es generell ist es natürlich, stimmt's natürlich. Lieber Richie, alles Gute. Okay, danke. Danke für deinen Anruf. Tschüss. Ja, tschüss. Ilka, 34 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Ilka. Ja? Das ist eine Frau, ne? Richtig. Ja. Liebe und Sex, Sex und Liebe im Knast. Liebe im Knast gibt es nicht. Da schon mal vorweg. Bist du sicher? Ja. Warst du schon mal im Knast? Ja, 3 Jahre. 3 Jahre. Könnte man sich nicht im Knast auch in einen Menschen verlieben? Ja, schon, aber ist dann meistens so, das beruht sich dann nicht auf Gegenseitigkeit. Da ist dann schon wieder mehr so dieses Ausnutzen. Mhm. Gibt es denn im Frauenstrafvollzug auch das Phänomen, also Sie haben gerade gesagt, es gibt das Knastschwulsein, gibt es auch das Knastlesbischsein? Ja. Das gibt's auch? Ja, klar. Hast du es erlebt? Ja. Erzähl mal. Ich hatte da eine Freundin. Und die war vorher mit einem Mann 10 Jahre zusammen. Mhm. So, und dann hatte sie mich kennengelernt und wir waren dann auch so zusammen. Und dann hat sie erstmal das mit ihrem Freund auf Eis gelegt. Bist du lesbisch? Ich ja. Du bist lesbisch, ja. Ja. Mhm, ja. Und auf jeden Fall, wie sie dann in ihren ersten Hafturlaub ging, da hatte sie dann auch direkt wieder was mit ihrem Freund. Wie hast du die denn angebaggert? Ich nicht. Nee, sie hat dich angebaggert? Ja, wir waren zusammen auf dem Umschluss in ihre Zelle. Ja. Und lagen zusammen auf dem Bett und dann hast du ja so das mit den Drogen, dieses Problem, und wir haben dann eingekifft. Mhm. Und da hat sich das dann so ergeben. Und ehrlich, du hast nicht angefangen? Nein, ich schwöre. Und du hast natürlich dann gerne mitgemacht, logisch. Ist ja auch verständlich. Na? Und daraus ergab sich dann so eine Art Beziehung zwischen euch, würdest du sagen. Mhm. Mhm. Aber die Kleine war direkt wieder weg, als die Männer in der Nähe waren. Genau, mhm. genau. Mhm. War das für dich eine Enttäuschung? Nee, so, wenn ich das so sehe, eigentlich nicht. Mhm. Weil, ja, war halt eben so. Ne? Und da habe ich dann auch gesagt, naja, ist halt eben nicht. Ne? Wie lange warst du im Knast? Ich 3 Jahre. 3 Jahre. Und weswegen? Gefährliche Körperverletzung. Was hast du angestellt? Wir waren mit 4 Mann und haben dann eine zusammengehauen. Mhm. Naja, was heißt zusammengehauen? Die war hat drei Tage, hat sie sich ins Krankenhaus gelegt und kam dann auch hinterher an und meinte so, du warst das ja nicht und ich sollte meine Mittäter anzinken. Und da habe ich gesagt, nein, ich war zwar dabei, aber anzinken ist nicht, mache ich nicht. Mhm. Na, weil ich sage dann immer, ich kann mich nur im Spiegel gucken. Mhm. Okay, 3 Jahre Frauenknast. Mhm. Gibt es sowas, so Brutalität auch im Frauenknast, wie wir es gerade bei den Männern gehört haben, dass Mädels quasi von Lesben vergewaltigt werden oder zum Sex gezwungen werden? In den Knast, wo ich war, nicht. Es gibt natürlich welche, ne? Wenn ich jetzt sage, will ich zum Beispiel, ne? Mhm. Ist da ganz extrem, aber so eigentlich nicht. Bei euch nicht? Mhm. Nee, eigentlich nicht. Bist du denn jetzt, abgesehen von dieser einen Geschichte, sonst so auch weiter auf deine sexuellen Kosten gekommen? Ist es relativ einfach, Kontakte zu Frauen sexuell zu knüpfen? Ja. Das ja? Ja, auf jeden Fall. Also, das hört sich jetzt einfacher an als im Männerknast, kann das sein? Ja, ist es auch, weil die Frauen sind wesentlich offener, ne? Mhm. Und so bei den Männern, ich meine, ich kannte viele aus dem Männerknast, ne? Die haben auch gesagt, nee, da kann ich noch 10 Jahre kriegen, nee, mache ich nicht, ne? Mhm. Also die sind da ganz anders wie wir Frauen. Mhm. Hast du in den 3 Jahren eine Einzelzelle gehabt oder warst du mit mehreren auf einer Zelle? Ich habe meine Einzelzelle gehabt. Die Einzelzelle gehabt, ja. Mhm. Und hinterher bin ich dann auf Notgemeinschaft, das heißt dann mit meiner Beziehung, die ich da hatte. Mhm. Ja. Kursieren solche Sachen im Frauenknast auch, wie was wir gerade gehört haben, Stichwort Pornos? Kriegst du rein. Nur in denen, wo ich war, das war Hochsicherheitsstufe 1, da sieht das schon wieder ganz anders aus. Ne? Da ist einmal gar nichts. Weder Zeitung, die kannst du da bestellen. Ne? Und ansonsten sogar Besuch geht nicht. Gibt es auch sexuelle Beziehungen zwischen dem Wachpersonal und den Frauen? Gab es auch, ja. Und wenn das rauskommt, dann wird das Wachpersonal versetzt, so wie aber auch die Insassen selber. Mhm. Also würdest du sagen, dass Sexualität schon ein ganz großes, wenn auch heimliches Thema ist im Knast, im Frauenknast? Du, so 1990 in den Knast, wo ich da war, da wurde offen mit umgegangen. Ne? Also da haben sie dann auch gesagt, ja okay, ist in Ordnung. Ihr könnt auch in eine Notgemeinschaft gehen, haben wir nichts dagegen. Mhm. Nur heute sieht das schon wieder ganz anders aus, ne? In den Knast. Bist du denn mit Frauen auch konfrontiert worden, die gesagt, auch ganz knallhart gesagt haben, nee Mädchen, du bist, Ilka, du bist eine tolle Frau, aber sexmäßig läuft bei mir gar nichts. Ich habe keine lesbische Ader. Nein, eigentlich gar nicht. Gar nicht? Nein, die Beamten haben immer zu mir gesagt, unser Frauen-Casanova möchte bitte mal nach vorne kommen. Ich musste manchmal zusehen, dass ich wirklich einen Einschluss kriege. Das ist nicht übertrieben. Bei dir wurden alle Frauen schwach. Ja, bis... Also du brauchst es nur mit dem Finger zu schnipsen und ja, die Mädels waren... Ja, quasi schon. Ja, ist jetzt nicht übertrieben, ne? Aber das stimmte schon, ne? Mhm. Und ich habe auch bei vielen gesagt, also bei einigen, nee, ist ich nicht, ne, will ich nicht. Mhm. Ja, warum nicht? Und gefalle ich dir nicht? Ich sag, nee, will ich nicht. Ne? Geht denn auch was zum Beispiel beim Duschen ab? Ja, aber ich habe mich da meistens verzogen, weil es ist nicht meine Welt. Ne? Das ist nicht dein Niveau. Nee. Nee, ich will ja nur wissen, ob es nur auf der... Intimsphäre, ne? Ja, ja. Aber ich will es nur wissen. Schon, ja. Also auch in diesen eher öffentlicheren Räumen passiert es dann. Ja, klar. Das war Ilka, die hat uns aus dem Frauenknast erzählt. Ein neuer Aspekt und ganz interessant. Ich danke dir vielmals. Okay, tschüss. Tschüss. Jetzt begrüße ich noch Manuela und die ist 22 Jahre alt. Hallo? Guten Morgen, Manuela. Hallo, guten Morgen. Knast, Sex, Liebe. Gehört für mich auf gar keinen Fall irgendwie zusammen. Warst du auch im Knast? Nee, ich bin Jurastudentin. Du bist Jurastudentin? Ja, und habe halt Erfahrungen mit Knast in dem Sinne gemacht, dass ich verschiedene Praktikas gemacht habe, beim Anwalt, beim Gericht halt auch Justizvollzugsanstalten konnte, U-Haft, all solche Sachen. So, und du, wie meinst du das? Das passt nicht zusammen. Ich finde, das irgendwie sollte es noch eine zusätzliche Strafe sein, dass die Leute halt, dass denen halt irgendwie Sex nicht erlaubt ist, wie auch immer. Also es gibt halt irgendwie Sache, das weißt du auch, verheiratete Leute haben da irgendwie nach einer gewissen Zeit die Möglichkeit, das haben wir gerade gehört hier schon, in der Liebeszelle. Und das finde ich irgendwie so, nee, das sollte es nicht geben. Die Leute, die da verurteilt worden sind von einem Gericht, die haben wirklich was auf dem Kerbholz. Wenn du jetzt irgendwie da oben an die Handtasche klaust oder so, wanderst du nicht gleich in den Knast. Also du meinst, dass die wirklich schweren Jungs oder die Leute, die lange Haftstrafen aufgebrummt bekommen, denen dürfte das nicht zugebilligt werden, sagst du? Ja, auf jeden Fall. Gerade wenn du jetzt irgendwelche Sexualstraftäter hast oder so. Na gut, das ist ein anderes Thema. Ich glaube, da wird auch härter vorgegangen. Ich glaube nicht, dass die Möglichkeit haben, irgendwelche sexuellen Dinge da im Knast offiziell zu tun. Nee, also sollte auch inoffiziell nicht sein, aber das ist eine andere Geschichte. Mhm. Aber wir haben gerade von Maria gehört, die hat ja nun auch so beschrieben, dass dadurch jetzt letztendlich die Beziehung und auch die Ehe aufrechterhalten worden ist oder dass es einfacher war und vielleicht hinterher dann auch der Start ins Leben einfacher ist für die Jungs, wenn die so etwas erleben können dürfen. Mag sein, aber ich finde, die Leute werden weggeschlossen von der Gesellschaft, ja, weil sie das angestellt haben. Mhm. Und ich finde, sie sollten wirklich weggeschlossen sein und dadurch nicht jetzt irgendwie von wegen, naja, okay, es gehört zum menschlichen Dasein dazu. Mhm. Genauso könntest du sagen, um das jetzt wirklich ganz krass zu sagen, es gehört eigentlich zum menschlichen Dasein dazu, dass du draußen spazieren gehst, dass du einkaufen gehst, dass du mal ins Kino gehst. Und also Manuela hat eine knallharte Einstellung, merke ich jetzt schon. Jetzt frage ich dich aber, das sind ja so diese offiziellen Regelungen mit der Liebeszelle. Was würdest du denn unternehmen wollen gegen diese eher inoffiziellen Geschichten, was wir gerade von Ilka im Frauenknast gehört haben, was einfach so läuft? Oder was diese Schulenkisten bei den Männern betrifft? Du kannst letztendlich gar nichts dagegen machen, weil halt irgendwie überhaupt die ganzen Justizanstalten, wie die aufgebaut sind vom Personal, überall fehlt Geld und also was, da kannst du nichts machen, es ist so, die drücken alle ein Auge zu und ist egal. Und aber ich weiß nicht, wenn ich da was ausrichten könnte, ich glaube, ich würde was ganz anderes machen. Was denn? Ja, wenn genügend Geld da wäre, natürlich viel mehr Leute und weiß ich nicht, auch diese ganzen Gruppenzellen, die es gibt und sowas, weiß ich nicht, die sollten wirklich eine Einzelzelle jeder haben. Also, ich glaube, wenn du irgendwann mal Justizministerin wirst, dann wird es hart zugehen in Deutschland. Ja, habe ich aber nicht vor. Hast du nicht vor? Ich gehe dann wahrscheinlich auch recht in Annahme, dass du generell für eine radikale Verschärfung des Strafvollzuges bist. Ja, auf jeden Fall. Was, klar, Resozialisierung und sowas ist wichtig. Also auf jeden Fall, ja. Aber wenn da jemand echt irgendwas gemacht hat, dann gehört das für mich halt irgendwie... Das ist ein Teil der Strafe, meinst du? Das, ja, das, das auf jeden Fall. Kann man sicher darüber diskutieren, über die Meinung. Mit Sicherheit, ja. Andererseits, ich bin auch sehr zwiegespalten. Hat das natürlich auch eine sehr, sehr... Es ist nämlich jetzt auch total objektiv. Wenn ich jetzt irgendwie wüsste, mein eigener Freund... Du meinst subjektiv. Ja, nee, objektiv gesehen würde ich das so eigentlich immer sagen, was ich gesagt habe. Aber wenn jetzt irgendwie mein eigener Freund im Knast wäre oder irgendwie sowas... Würde die Welt mir anders aussehen. Kann sein, kann ich natürlich ja, nicht sagen. Ja. Aber so würde ich es eigentlich schon so sehen. Also, das war unsere Sendung. Ich danke dir für deinen Anruf, Manuela. Mach's gut. Tschüss, das war unsere Sendung Liebe und Sex im Knast. Wir grüßen an dieser Stelle alle Knackis draußen im Lande und wünschen zumindest eine Verträge. Ich wünsche euch eine schöne Liebe und einen schönen Sex und keine Gewaltaktionen, wenn es dann sich irgendwie einrichten lässt. In der Technik Leo Scholten, morgen sind wir im Fernsehen, 15 Minuten später. Und im Radio sind wir pünktlich um 1. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen. Ciao.